Aussprache, Konsonanten, Akzent und Satzmelodie. A15. Konsonanten. Hören Sie und sprechen Sie nach. A15a. B. D. G. S. Am Wort- und Silbenende. Hart. Halb durchgebraten. Kalbfleisch in Bierteig gebraten. Mit Tomaten belegt. Tut mir leid. Ist das genug? Und etwas Leichtes für Sie? Das wird mit Zitrone serviert.